oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge einer iOS-App, und zwar der App Mealsaver, günstig essen, umweltschonen. Neulich habe ich irgendwo in irgendeinem Fernsehprogramm über die App einen Beitrag gesehen und habe gedacht, lade ich sie mir mal runter und probiere sie mal aus. Ausprobieren ging leider nicht, weil ich nirgendwo da wohne, wo Mealsaver halt ist. Das sind die großen Städte irgendwie, Berlin und Hamburg und noch ein paar andere. Die App ist gratis, Versionsnummer 1.4.0 liegt vor, 37,9 Megabyte groß, Sprache steht hier Englisch, es ist aber eigentlich doch alles auf Deutsch. Erfordert mindestens iOS 8.1 oder neuer und hat bei 33 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen, 5 Sterne sind da vollkommen gegeben oder wären gut. Ich lese die Beschreibung vor. Satt werden, für wenig Geld und etwas Gutes für die Umwelt tun. Werde ein Mealsaver. Mealsaver ist die neue App, die Gastronomie und Gäste zusammenbringt, um die Umwelt zu schonen. Restaurants, die bei uns mitmachen, verkaufen ihre Gerichte kurz vor Ladenschluss günstiger an euch. In der Mealsaver-App wird euch angezeigt, welche Restaurants in eurer Nähe Essen verkaufen und bis wann ihr es abholen könnt. Über die App kauft ihr so viele Portionen, wie ihr wollt, und zwar bargeldlos. Wenn ihr im Restaurant angekommen seid, zeigt ihr euren Abholschein vor und erhaltet eine Box mit Essen oder befüllt diese Box selbst. Alle unsere Boxen sind biologisch abbaubar. Ihr spart nicht nur Geld, sondern setzt euch aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung ein. Das war noch nie so einfach. Wie ich in dem Fernsehbericht gesehen habe, das gibt es nicht nur für Restaurants, sondern zum Beispiel auch für Bäckereien, die dann irgendwie Brötchen oder Kuchen oder was weiß ich günstiger verkaufen. In der App kann ich nur anhand der Screenshots sehen. Wie gesagt, ich bin nirgendwo da, wo Mealsaver unterstützt wird. Sieht man dann, was die Portion kostet, was es ist ungefähr, wie weit das Restaurant entfernt ist, und wahrscheinlich könnt ihr euch auch noch hin navigieren lassen. Also, die App funktioniert an sich. Ich konnte sie nicht ausprobieren, aber funktioniert an sich total gut, sieht gut aus. Schönes iOS-Design und die Idee, die hinter Mealsaver, finde ich sowieso ziemlich grandios gegen die Lebensmittelverschwendung. Das sollte ein Merksatz und ein Leitsatz sein, den man sich merken muss und den man sich merken sollte. Also, Download-Empfehlung meinerseits, wenn ihr irgendwo da wohnt, wo Mealsaver unterstützt wird, und wenn ihr vielleicht Bock habt, das einfach mal auszuprobieren. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.